بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن نام الله سس على بام سس بام هاتسجن الله زيجن ونتهايل زنام قوفيت ونجزنتن الله سس محمد ونتأف زينا فاميليا ونتأل دينينيجن دي in seine Fußstapfen treten. Liebe Geschwister, wir haben beim letzten Mal, Alhamdulillah, Surat al-Nisa angefangen zu versuchen zu verstehen. Und wir sind da bis zum 6. Vers gelangt. Und wir haben gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem uns angeordnet hat, auf die Verwandtschaftsbande zu achten. Das heißt, auf die Beziehungen zu den Verwandten, zu den Familienmitgliedern. Und wir haben gesagt, dass zur Verwandtschaftsbande nicht nur die Muslime gehören, sondern auch die Nicht-Muslime unter der Verwandtschaftsbande. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala darauf geachtet hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns angeordnet hat, besonders darauf Wert zu legen. Und wir haben gelernt, dass die Verwandtschaftsbande zu pflegen zu den guten Taten gehört. Und das Gegenteil davon, also wenn Allah subhanahu wa ta'ala so viel Wert legt darauf, dass wir auf die Verwandtschaftsbande Wert legen und sie aufrechterhalten, umso schlimmer ist es, wenn jemand die Verwandtschaftsbande bricht und das Gegenteil davon tut. Und dies gehört offensichtlich zu den großen Sünden, dass man einen Verwandten die Beziehung mit ihm abbricht. Und wir haben auch gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, dass das Aufrechterhalten der Verwandtschaftsbande bedeutet nicht, dass man einfach jemanden, der einem etwas Gutes tut, es mit Gutem wieder vergelt oder vergilt, sondern es bedeutet, dass wenn eine Beziehung mit einem Verwandten abgebrochen ist, dass du diese Verbindung wieder aufbaust. Ja? ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. Dann haben wir gesagt, dass es angebracht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, damit diese Verwandtschaftsbande aufrechterhalten bleibt, hat er erwähnt, wie wir umzugehen haben mit dem Vermögen der Waisenkinder. Und dass wir das Vermögen der Waisenkinder den Waisenkindern aushändigen müssen, wenn sie alt genug sind und bestimmte Voraussetzungen also erfüllt haben, die wir beim letzten Mal ausführlich erwähnt haben. Danach kommen wir jetzt weiter in Surat al-Nisa. Ab dem 7. Vers geht es los mit den Erbgesetzen im Koran. Al-Fara'id, im Fiqh genannt. Und Al-Fara'id oder Ahkam al-Mawarith, die Erbgesetze, nehmen einige Verse, um Erbgesetze geht es in einigen Versen des Koran. Lange Verse, wie wir sehen können im 11. Vers, oder besser gesagt die ganze 7. Vers, bis zum einschließlich dem 13. Vers oder 12. oder 13. Vers und dann auch noch der letzte Vers von Surat al-Nisa. All dies geht um die Erbgesetze. Und all dies, weil Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass ein Grund, warum es Streit gibt unter den Leuten und besonders unter den Familienmitgliedern, ist das Vermögen, das Geld des Hinterlassenen. Und überhaupt Geld ist ein Grund. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala viele Worte gewidmet den Erbgesetzen und ebenso, wie wir gelernt haben in Surat al-Baqarah, viele Worte gewidmet, was den Gesetzen über das Leihen von Geld, weil der Ayat al-Dain, der Vers über das Leihen von Geld, ist der längste Vers überhaupt im Koran. Und wie wir hier sehen können, ist der 11. Vers immerhin halb so lang wie die Seite. Ja? Also das, wenn man es in Relation setzt. Und zu den Art und Weisen, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, oder zu den Art und Weisen, dass Allah subhanahu, wie Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, dass wir die Verwandtschaftsbande aufrechterhalten, ist oder gehört, dass wir die Erbgesetze umsetzen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Denn gäbe es diese Erbgesetze nicht, dann würde jeder Mensch mit seinem eigenen Verstand urteilen, was wer bekommen sollte als Erbe, und dann käme es zu Streitigkeiten. Aber wenn wir Muslime sind und uns Allah subhanahu wa ta'ala ergeben und uns vorher einigen, wir machen, egal was Allah uns an Rechten gibt, machen wir das, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, dann wird es unter den Muslimen, besonders den Verwandten in diesem Fall, Barmherzigkeit geben, keine Streitigkeit geben, und jeder wird das Gefühl haben, dass er das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm verlangt hat, und ist damit zufrieden und auch mit seinen Geschwistern zufrieden, die das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala verlangt hat. Und keiner nimmt dadurch das Recht seines Bruders, dass er, was ihm nicht zusteht. Und wir werden in diesen Versen diese Erbgesetze grob ansprechen, und ansonsten die Details und die weiteren Einzelheiten, das ist dann für den Fiqh-Unterricht reserviert. Und das kann man dann in den längeren Büchern über die Erbgesetze nachlesen, den größeren Fiqh-Büchern kann man das nachlesen. Ansonsten hier in den Versen erwähnen wir einige Sachen ansatzweise. Und deswegen, wie heißt es, sollte man nicht aus dem, was wir hier sagen, Urteile fällen, sondern wir sollen uns das anhören, lernen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns an Weisheiten herabgesandt hat, sodass wir daran glauben und wissen, dass dahinter, hinter jedem Gesetz, eine Weisheit besteht von einem Allweisen, ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala genau weiß, warum er wie was angeordnet hat. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, den Männern steht, also es war so, dass in der Zeit der Jahiliyyah die Männer einfach nur den Männern das Erbe nur unter den Männern verteilt haben, unter den kräftigen Leuten, den starken Leuten, die was zu sagen hatten, und die schwachen Leute wie die Frauen und die Kinder, den haben sie einfach gar nichts vererbt. Und dementsprechend hat Allah subhanahu wa ta'ala den folgenden Vers herabgesandt, um ein für alle Mal klarzustellen, dass Männer genauso erben wie auch Frauen, und dass Kinder genauso erben. Und dass dies alles kein Grund ist, dass sie nicht erben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem unmissverständlichen Vers, der siebte Vers, den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Sei es wenig oder viel, ein festgesetzter Anteil. Und das ist der Eingangsvers von diesen Versen. Und somit ist abrogiert worden alles, was in der Zeit der Jahiliyyah war, an Gesetzen, die die Frau benachteiligt haben und ihr nichts vom Erbe abgegeben haben. Den Männern steht ein Anteil, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, hätte er Folgendes gesagt. Hätte er gesagt, den Männern und den Frauen steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Punkt. Und das wäre eine Abkürzung diesen Vers, eine Zusammenfassung. Aber um das deutlich zu betonen, hat er zwei Sätze daraus gemacht. Den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Und den Frauen steht also ebenfalls ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen. Sei es wenig oder viel, damit man nicht denkt, dass es um Mengen geht. Und damit man nicht denkt, dass es den Leuten überlassen ist, wie viel sie den Frauen geben, den Männern geben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nasiban mafruda, ein festgesetzter Anteil. Ja. Und was ist gemeint mit den nächsten Verwandten? Leute wie Brüder, Schwestern und Kindern. Und den Frauen steht ebenfalls ein Anteil zu, aber der genaue Anteil dieser Leute, der Männer und der Frauen, wird dann im Einzelnen dann entweder in den folgenden Versen erläutert oder sehr wichtig durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erläutert, denn es gibt Dinge, die sind zum Beispiel zweideutig in diesem Vers, wo sich manche Gelehrte uneinig sind, aber die Sunna hat dann einiges dann klar gemacht, alhamdulillah. Und wenn dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn bei der Verteilung Verwandte, Waisen und Arme zugegen sind, dann versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte. Dieser Vers ist eindeutig, und es gibt zwei Ansichten über den Vers. Die erste Ansicht ist, dass dieser Vers abrogiert worden ist. Und dass in diesem Vers, also weil hier sind Weise erwähnt und Arme erwähnt, haben viele Gelehrte gesagt, dass die Waisen und die Armen, die erben ja nicht. Also wenn ein Mensch stirbt, dann erben diejenigen Verwandten von ihnen, die zu erben haben. Aber andere Menschen, Weise und Arme, erben nicht. Die Ansicht von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, die überliefert ist in Sahih al-Bukhari, sagte er, dass viele Menschen behaupten, dass dieser Vers abrogiert worden ist, aber er ist nicht abrogiert, sagte er, radiallahu an. Insofern, und das ist auch die bevorzugte Ansicht, dass dieser Vers nicht abrogiert worden ist, sondern wenn man bei dem Verteilen des Erbes Leute anwesend sind, von den Verwandten oder von den Waisen oder von armen Kindern, die eigentlich nicht erben, dann soll man ihnen etwas abgeben von dem Erbe, sodass sie dann beruhigt sind und zufrieden sind und nicht, sodass sie beruhigt sind und zufrieden sind und nicht, dass es irgendwie fühlen, dass sie benachteiligt sind. Also damit die Verwandten, damit die Verwandten, die nichts erben, und die Waisen und die armen Anwesenden nicht neidisch werden oder traurig sind, dass sie nichts abbekommen, soll man ihnen etwas abgeben, was sie zufriedenstellt. Und wenn man nichts hat, dann soll man zu ihnen geziemende Worte sprechen, gute Worte sprechen und sie nicht schroff abweisen. Das ist, wie Allah sagt, und sagt zu ihnen geziemende Worte. Ja. Und diejenigen sollen sich fürchten, die, wenn sie schwache Nachkommenschaft hinterließen, um sie bangen würden. Darum sollen sie sich vor Allah hüten und treffende Worte sagen. Genauso wie man selbst Angst hat, dass wenn man eines Tages gestorben ist, die eigenen Kinder benachteiligt werden oder schroff angefahren werden schlecht behandelt werden, deswegen soll man mit den anderen Kindern oder Waisen oder Armen, wenn sie bei einem sind, gut umgehen und sie nicht so behandeln, weil man es selbst nicht möchte. Und das ist auch ein islamisches Prinzip, wie wir im Hadith kennengelernt haben. Genauso wie du nicht möchtest, schlecht behandelt werden möchtest als Muslim, darfst du auch den anderen Muslim nicht schlecht behandeln. Ja. Also, und man soll zu ihnen treffende Worte sagen, Worte, die einen also auf dem Weg As-Sirat festigen, ja, und nicht wanken lassen. Na. Und was man auch nicht machen darf, wenn zum Beispiel ein Sterbender auf seinem Sterbebett liegt und dass man ihn irgendwie beeinflusst in Bezug auf seine Wasiyya, in Bezug auf sein Vermächtnis. Das ist das, also was er diktiert oder sagt, was gemacht werden soll, als sein Wunsch praktisch, als Sterbender, als sein Wunsch. In Bezug auf einen Teil seines Vermögens darf er selbst bestimmen, was damit gemacht wird. Aber wir wissen, dass bis zu einem Drittel seines Geldes, was er, oder des Vermögens, was er hinterlässt, darf er selbst bestimmen, was damit geschieht. Die restlichen zwei Drittel hat Allah subhanahu wa ta'ala schon bestimmt, was damit geschehen wird. Ja? Und wenn er kein Vermächtnis macht, keine Wasiyya macht, aber jetzt benutzen wir immer das Wort Wasiyya, dann natürlich gelten die Gesetze, die Allah erwähnt hat, für die gesamte Wasiyya. Okay? Aber im Detail, wie gesagt, also wird ausführlicher, also erstens in den Versen erwähnt und zweitens in den Fiqh-Büchern. Gut. Deswegen, wenn jemand also im Sterbebett liegt, und dann darf man ihn nicht bei seiner Wasiyya beeinflussen. Und das gehört auch zu dem Ausdruck und sagt treffende Worte. Man darf nicht dem Erbenden irgendwie beeinflussen, dass er seine Wasiyya ändert, und jemand anderes etwas mehr geht oder weniger geht, gar nichts. Also man darf ihn nicht beeinflussen. Oder wenn man merkt, dass der Wasi etwas Verbotenes tut, wie zum Beispiel, dass er mehr als ein Drittel seines Vermögens empfiehlt, jemandem Bestimmtes zu geben, dann muss man ihn davon abhalten. Genau das Gegenteil. Ja? Darf man nicht damit also auch noch Zeuge sein und damit einverstanden sein, dass er stirbt in dieser Sünde. Denn die Gelehrten haben gesagt, dass es zu Su'al Khatima gehört. Das heißt, zu einem schlechten Ende gehört, dass man ein schlechtes Vermächtnis hinterlässt, ein Vermächtnis, was ungerecht ist. Ja, das heißt, man hat dann praktisch sein Leben beendet mit einer Sünde, Allah Musta'an. Ja. Und das darf man auch nicht zulassen, wenn man bei so etwas anwesend ist. Und dann warnt Allah subhanahu wa ta'ala im 10. Vers und sagt, diejenigen, die den Besitz der Weisen ungerechterweise verschlingen, verzehren in ihren Bäuchen nur Feuer und sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein. Was nämlich sein kann, ist, dass man tatsächlich dem Wasi irgendwie beeinflusst oder dass man die Waisenkinder ungerecht behandelt. Ganz klar, ein Waisenkind, was noch 3-4 Jahre alt ist zum Beispiel, was überhaupt nicht weiß, was ihm zusteht vom Erbe, indem man ihm sein Erbe einfach wegnimmt. Und Allah subhanahu wa ta'ala will uns sagen, wie in diesem Vers und den anderen Versen, dass er alles sieht und alles weiß. Und diese Menschen werden dann tatsächlich am jüngsten Tag Feuer in ihren Bäuchen schlucken und das Feuer wird aus ihren Mündern rauskommen und sie werden innerlich brennen und dann werden sie auch noch der Feuerglut ausgesetzt werden, in die Hölle eingelassen werden. Sie werden der Feuerglut ausgesetzt sein oder sie werden in die Feuerglut in die Feuerglut ausgesetzt werden. Auch im passivsten Satz überliefert worden diese Ayah. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, das heißt, sie werden in die Feuerglut also hineingehen, oder sie werden in die Feuerglut hineingebracht werden, ausgesetzt werden. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, in der Lesart von Shu'bah und Ibn Amir. Und hier sieht man wieder, wie in vielen Versen, dass die Belohnung einer Tat ist von der gleichen Art wie die Tat selbst. Hier, sie haben Vermögen verzehrt von anderen, sie ebenso werden sie dann Feuer in ihren Bäuchen verzehren. Und das haben wir öfter gesehen im Koran und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und somit wissen wir durch diesen Vers, dass das Verschlingen von Vermögen von anderen Menschen, besonders von Waisen, gehört zu den großen Sünden, Al-Kabair. Denn es gibt einen Grundsatz, nach dem manche Gelehrte handeln. Sie sagen, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala, wovor er gedroht hat, mit dem Feuer, mit der Hölle, mit dem Strafe im Grab oder irgendeine Strafe oder Zorn ähnliches, gehört zu den großen Sünden. Aber wir wissen es in diesem Fall noch ausführlicher, weil der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, dass das Verschlingen vom Vermögen von Waisenkindern nicht nur zu den großen Sünden gehört, sondern sogar zu den sehr großen Sünden gehört, zu den größten überhaupt, Al-Mubiqat. Al-Mubiqat heißt auf Arabisch Al-Muhlikat und das bedeutet die vernichtenden Sünden. Ja? Und dazu gehört Al-Kufr, dazu gehört Al-Shirk, dazu gehört Al-Sihr und andere. Und dazu gehört ebenfalls auch das Verschlingen vom Vermögen von Waisenkindern. Ja. Und Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu arda lag im Sterben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war bei ihm und dann fragte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, was er mit seinem Vermögen, seinem hinterlassenen Vermögen machen soll, weil er lag im Sterben. Und dann hatte Allah subhanahu wa ta'ala eben den folgenden Vers den folgenden Vers herabgesandt, den 11. und den 12. Vers mindestens herabgesandt und klargestellt, was er damit zu tun hat. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, jetzt detailliert, vorher war es nämlich allgemein, jetzt detailliert, Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlechts kommt so ebenso viel zu, wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Wenn es nur eine ist, dann die Hälfte. Und den Eltern steht jedem ein Sechstel von dem zu, was er hinterlässt, wenn er Kinder hat. Wenn er jedoch keine Kinder hat und er seine Eltern ihn beerben, dann steht seiner Mutter ein Drittel zu. Wenn er Brüder hat, dann steht seiner Mutter in diesem Fall ein Sechstel zu. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat oder einer Schuld. Eure Väter und eure Söhne, ihr wisst nicht, wer von ihnen euch an Nutzen näher steht. Das alles gilt für euch als Verpflichtung von Allah. Gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Und diese Empfehlung Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte, yusikum Allah, Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder, könnte man denken, dass damit gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das empfiehlt, aber wir müssen es nicht unbedingt tun. Yusikum, ja. Aber wir wissen aus dem Ende des Verses spätestens, dass damit eine Pflicht gemeint ist. Faridatan min Allah. Farida ist also eine Pflicht. Und somit ist das Erbgesetz eine unbedingte Sache, von der man also sich an die man sich halten muss. Ja. Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Und wir erwähnen einfach ein paar Sachen diesbezüglich und sagen, wenn also zum Beispiel ein Vater stirbt und hinterlässt ein Mädchen und hinterlässt einen Jungen und hinterlässt 3 Euro, dann am besten geben sie es als Sadaqa. Aber wenn sie unbedingt den Anteil haben wollen und der steht ihnen zu, dann steht natürlich dem Jungen genau 2 Euro zu und dem Mädchen 1 Euro zu. Und dies gilt, liebe Geschwister, in dem einfachsten Fall, sage ich mal, wenn ein Vater diese 2 Kinder hinterlässt und es gibt keine Mutter und sonst also nichts mehr. Ja? Also es gibt praktisch nur noch die 2 Kinder und dann in diesem Fall bekommt der Junge 2 Euro und das Mädchen 1 Euro. Aber es gibt andere Fälle, und zwar, wie wir in dem folgenden Vers lesen werden, wenn die Ehefrau noch lebt, ja, oder vielleicht wenn Ehefrauen noch leben, ja, was man in diesen Fällen zu tun hat. Na, aber das ist der einfachste Fall. Einem männlichen Geschlecht kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Und dann würde im Fiqh zum Beispiel ausführlich noch behandelt werden, was bedeutet der Ausdruck mehr als zwei, ja? Und viele Gelehrte sagen, gemeint ist damit zwei oder mehr. Und nicht nur drei, sondern auch zwei oder mehr. Und begründen es mit einigen Beweisen, unter anderem mit dem Vers selbst. Aber wie gesagt, das sind Details, die lassen wir außen vor und verschieben sie zum Fiqh. Wenn es aber ausschließlich Frauen sind, mehr als zwei, dann stehen ihnen zwei Drittel dessen zu, was er hinterlässt. Also ein Vater hinterlässt nur Mädchen, dann bekommen sie zwei Drittel. Und der Rest geht an die Asaba. An die Asaba, das sind die männlichen Verwandten väterlicherseits. Der Vater, der Großvater und aufwärts, der Sohn, der Enkel und abwärts, der Vollbruder, der Halbbruder väterlicherseits, der Sohn des Halbbruders und der Sohn des Vollbruders und so weiter. Die männlichen Verwandtschaft, Al-Asaba, wie im Arabischen gesagt, das ist die, wie heißt es, die bekommen, würden dann den Rest bekommen, den einen Drittel. Wenn es aber nur eine ist, dann die Hälfte. Dann bekommen sie nur die Hälfte. Also ein Vater hinterlässt ein Mädchen, dann bekommt sie die Hälfte und der Rest geht an die Asaba. Und den Eltern steht jedem ein Sechstel zu, von dem zu, was er hinterlässt, wenn er Kinder hat. Wenn er jedoch keine Kinder hat und seine Eltern ihn beerben, dann steht seiner Mutter ein Drittel zu. Ja, das heißt, das Vorhandensein von Kindern ist ein Grund dafür, dass der Anteil der Mutter sinkt, weil sie dann nicht mehr sinkt. Ja. Wenn er Brüder hat, dann steht seiner Mutter in diesem Fall ein Sechstel zu. Und dann kommt der Satz, dass alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat oder einer Schuld. Das heißt, überhaupt die ganze Erbverteilung findet erst statt, nachdem erstens einmal die Schulden beglichen worden sind, des Verstorbenen, und danach das Vermächtnis umgesetzt wird, und danach bekommen dann die Erben ihren Teil. Das bedeutet konkret, dass dass es auch sein kann, dass die Erben Schulden erben. Ja, das bedeutet genauso, dass die Erben, kann es sein, dass sie Schulden erben. Ja. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt weiß man ganz genau, dass das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen weise, also absolut weise und überhaupt nicht ungerecht niemandem gegenüber. Denn genauso wie er bevorzugt wird, wenn es Geld gibt, genauso wird er in dem gleichen Maße benachteiligt, wenn er Schulden hat, wenn der Erbe, wenn der Schulden vererbt. Na. Und deswegen, es gibt also überhaupt keine Möglichkeit für die Leute, die versuchen, das islamische Erbgesetz zu kritisieren, es zu kritisieren. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala zuerst gesagt, nach Abzug eines Vermächtnisses oder einer Schuld? Unter Übereinkunft der Gelehrten geht die Schuld vor der Wasiyya. Das heißt, zuerst einmal müssen die Schulden beglichen werden und danach, wenn danach noch was übrig bleibt, wird die Wasiyya umgesetzt. Das heißt, wenn er sagt, ich möchte ein Zehntel meines Geldes an die Moschee so und so spenden, kann er machen, darf es ja bis zu einem Drittel, darf er machen, wie gesagt, ja. Und also von dem übrigen Geld, dann darf er bis zu einem Drittel, wird die Wasiyya umgesetzt. Und danach bekommen dann die Erben von dem Rest, im idealsten Fall 100%, weil es keine Schulden gibt und keine Wasiyya. Wenn er Wasiyya macht, dann kann es maximal ein Drittel sein, dann bleibt er zwei Drittel noch übrig. Und die würden dann entsprechend der Gesetze, die wir erwähnt haben, an die Erben verteilt werden. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja genau, die Frage ist jetzt, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala erst die Wasiyya erwähnt, in dem Vers und dem Vers danach? Und danach erst die Schulden erwähnt. Darüber gibt es mehrere Ansichten. Manche sagen, Allahu A'lam. Yani wir wissen keinen bestimmten Grund, warum Allah hat erst das erwähnt, dann das andere. Weil unter Übereinkunft erst die Schulden, dann das Vermächtnis, dann die Wasiyya. Aber Allah hat erst die Wasiyya erwähnt, dann das Vermächtnis. Manche Gelehrte sagen, weil die Wasiyya kann in Vergessenheit geraten. Die Schulden werden nicht in Vergessenheit geraten, weil diejenigen, die ihr Geld haben wollen, die werden es auf jeden Fall verlangen. Aber es kann sein, dass man dabei vergisst, die Wasiyya umzusetzen von dem Toten. Könnte sein, weil der Tote kann nicht mehr sagen, bitte setz sie um. Er ist schon gestorben. Er hinterlässt maximal einen Zettel. Wallahu ta'ala a'lam. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, eure Väter und eure Söhne, ihr wisst nicht, wer von ihnen euch an Nutzen näher steht. Ihr wisst nicht, wer von euch an Nutzen näher steht. Und insofern, die Anteile, die Allah subhanahu wa ta'ala jedem zugeschrieben hat, sind die Anteile, wie es für uns am besten ist. Wie es für uns am besten ist. Also es kann sein, dass wenn du der Person so und so viel den Betrag gibst, dann wird sie für dich Dua machen, weil du es verteilt hast nach dem Gesetz Allahs und weil ihr damit zufrieden seid und so weiter und so fort. Deswegen haltet euch an die Erbgesetze, die Allah euch vorgegeben hat, und dann wird, weil sie sind von einem Allweisen herabgesandt worden, und das wird der eheste Grund dafür sein, dass es Liebe und Zuneigung und Barmherzigkeit unter den Muslimen gibt und besonders unter den Verwandten gibt, wenn sich genau diesen Verteilungen ergeben und keine andere Verteilung annehmen. Ja? Weil wenn sie eine andere Verteilung annehmen würden, das würde bedeuten, sie verschlingen die Rechte von anderen Leuten. Das würde das bedeuten. Und bekräftigend sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, erstens, Faridah min Allah, das haben wir erwähnt, dies alles gilt für euch als Verpflichtung von Allah, das heißt, man muss sich daran halten, wenn man gläubig ist. Und gewiss, Allah ist allwissend und allweise. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Geschöpfe, weiß am besten, was wer verdient, und allweise in Bezug auf seine Gesetze. Er weiß am besten, was für wen am besten ist. Welches Gesetz und welcher Anteil für wen am besten ist. Und was am gerechtesten ist. Ja, das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ein Mensch sagt, nein, das ist ungerecht, anders, Gesetz wäre gerecht und so, das heißt, er behauptet, es besser zu wissen als Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Person natürlich ist ungläubig, zweifellos. Ja? Und deswegen sei man davor gewarnt, Allah subhanahu wa ta'ala, da sieht man, es ist kein Zufall, dass Allah subhanahu wa ta'ala ausgerechnet diesen Vers am Ende gesagt hat, inna Allah kana aliman hakima. Er ist allwissend und allweise. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer dazu bringen, dass wir das umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verteilt hat. Ja? Also, und diese Verse sind also auch eine Prüfung für die Muslime. Glauben sie wirklich daran, dass diese Gesetze gerecht sind von Allah subhanahu wa ta'ala oder nicht? Wer daran glaubt, ist auf dem richtigen Weg und wird erfolgreich sein, wenn er sich daran hält. Und wer nicht daran glaubt, ist auf dem falschen Weg und wird nicht erfolgreich sein. Ganz einfach. Das ist eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gerade eben wie folgt übersetzt: Min ba'di wasiyyatin yusri biha awdain. All dies nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das er festgesetzt hat. In der Lesart von Ibn Kathir, Ibn Amir und Shu'ba, nicht yusi, sondern yusa biha awdain. Das heißt, das festgesetzt wurde. Ist also im Passiv gelesen. So, dann gehen wir zum darauf folgenden Vers. Im 12. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und euch steht die Hälfte von dem zu, was eure Gattinnen hinterlassen, wenn sie keine Kinder haben. Wenn sie jedoch Kinder haben, dann steht euch ein Viertel von dem zu, was sie hinterlassen. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das sie festgesetzt haben oder einer Schuld. Dieser Vers ist also nicht schwer zu verstehen. Wenn ein Mann stirbt und eine Gattin hinterlässt, ja, dann bekommt die Gattin ein Viertel dessen, oder jetzt, hier ist umgekehrt zuerst einmal, Entschuldigung, also wenn ein Mann seine Frau verliert, ein Mann seine Frau verliert und sie haben keine Kinder, dann bekommt er ein, Moment, wer stirbt jetzt erstmal? Und es steht euch zu was eure Gattin stirbt. Na, die Gattin stirbt, ja. Also was steht einem zu? Es steht einem, wenn sie keine Kinder haben, wie viel zu? Ein Viertel? Ein Halb. Ja. Ein Halb steht einem zu. Und wenn sie Kinder haben, dann ein Viertel. So. Also, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. also der einfachste Fall, in diesem Fall ein Mann verliert seine Frau und es gibt Kinder, dann bekommt er ein Viertel und wenn es keine Kinder gibt, bekommt er die Hälfte. Und wenn es umgekehrt ist, eine Frau verliert ihren Mann, dann bekommt sie ein Viertel und wenn es Kinder gibt, bekommt sie ein Achtel. Ja? Also genau die Hälfte. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das sie festgesetzt haben, oder einer Schuld. Ja, das Gleiche. Weil die Frau, wenn sie gestorben ist, kann das sein, auch dass sie eine Wasiya hinterlassen hat oder Schulden gehabt hat. Und ihnen steht ein Viertel von dem zu, was ihr hinterlasst, wenn ihr keine Kinder habt. Wenn ihr jedoch Kinder habt, dann steht ihnen ein Achtel von dem zu, was ihr hinterlasst. Genau das Gleiche auf die andere Art und Weise. Diesmal in Bezug auf den Mann, wenn er stirbt. Ja, genau das Gleiche. Er bekommt sie bekommt ein Viertel. Und wenn es Kinder gibt, bekommt sie nur noch ein Achtel. Aber all dies nach der Wasiyya und auch nach dem Ausgleichen der Schulden. Ja. Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er bzw. sie einen Halbbruder oder eine Halbschwester mütterlicherseits hat, dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu. Ja. Und Al-Kalala ist, was hier erwähnt wird, diesem Beispiel, ist jemand, der weder Kinder noch Eltern hat, ja, sondern nur Geschwister, zum Beispiel mütterlicherseits oder beiderseits, wie am Ende von der Sura, wenn wir dahin kommen, inshallah, erwähnt wird. Und in diesem Fall, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, gäbe es dann ein Sechstel für die Schwestern und Brüdern mütterlicherseits. Und wenn sie mehr als zwei sind, gäbe es dann für sie ein Drittel, wie Allah in dem folgenden Vers sagte und im gleichen Vers sagte. Wenn sie jedoch mehr als dies sind, dann sollen sie Teilhaber an einem Drittel sein. Und übrigens, dieser Ausdruck, der für euch, ich nehme an, jede Ausgabe, wird das inshallah so der Fall sein, und zwar steht der mütterlicherseits in dem Fall. Habt ihr das alle in diesem Satz? Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er bzw. sie einen Halbbruder oder eine Halbschwester mütterlicherseits hat. Ja, also wenn es nicht drin steht, das ist kein Problem, weil im arabischen Text steht es auch nicht drin. Okay? Aber es ist unter Übereinkunft der Gelehrten damit gemeint. Es ist unter Übereinkunft der Gelehrten damit gemeint. Ja? Und es gibt auch eine Lesart, die so überliefert wird, aber sie ist nicht authentisch. Aber trotzdem, unter Übereinkunft der Gelehrten geht es hier um die mütterliche Seite. Wie dem auch sei. Wenn es jedoch mehr als dies sind, dann sollen sie Teilhaber an einem Drittel sein, wie wir gesagt haben. Das alles nach Abzug eines etwaigen Vermächtnisses, das festgesetzt worden ist, oder einer Schuld ohne Schädigung. Und auch dieser Ausdruck, das festgesetzt worden ist, wird in allen Lesarten, bis auf Ibn Kathir, Ibn Amr und unserer Lesart Asim, wird es gelesen, Yusri anstatt Yusa. Und was ist hier gemeint mit Schädigung? Nach Abzug eines Vermächtnisses, das festgesetzt worden ist, oder einer Schuld, und das Ganze ohne Schädigung. Weil es gibt manche Menschen, sie, Allah musta'an, obwohl sie im Sterben schon liegen, gönnen sie ihren Nachkommen nicht, dass sie erben. Was machen sie dann? Sie sagen, ich habe Schulden. Und machen das zum Beispiel aus mit jemandem, sagen, pass auf, ich habe Schulden mit dir, akzeptiert das einfach mal. Einfach eine falsch, ist einfach Lügnerei, okay? Und die Erben denken dann, okay, die bekommen halt nichts, weil sie hat Schulden und der andere sagt, ja, jawohl, er hat Schulden, gebe ich zu. Und der Tote sagt, oder der Sterbende sagt das selbst, okay? Und schreibt das vielleicht auch in seine Wasiyya rein. Hauptsache, dass die Erben nichts bekommen. Ja. Sollte sowas auffliegen, dann natürlich darf das nicht beglichen werden, weil es keine wirklichen Schulden sind. Ja. Aber das machen manche Leute, wallah musta'an, sie mögen ihre Verwandten überhaupt nicht. Das ist also genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang der Sura gesagt haben. Oder manche Leute als Schädigung, was machen sie? Wasiyya mehr als ein Drittel. Wenn man in einem islamischen Land ist, Alhamdulillah, dann natürlich kann man sich vom Richter beschweren, die Sache wird nicht umgesetzt. Ja? Aber wer ist es? Allah musta'an. Allah weiß, wie viele Länder es gibt, wo die Leute machen, was sie wollen gerade. Wo gar nicht, die islamischen Gesetze gelten. Und dann wird gemacht, was man will. Und dann kann es passieren, dass es zur Schädigung kommt. das sind zwei Gründe von mehreren Gründen, oder zwei Ursachen von mehreren Ursachen, wie es zur Schädigung kommen könnte. Das alles ist euch anbefohlen von Allah, wasiyyatan min Allah, wallahu alimun halim, Allah ist allwissend und nachsichtig, sagt er subhanahu wa ta'ala. Allwissend, erkennt also unsere Absichten, ob man schädigen will. Es kann sein, dass man eine Wasiyya macht, und wenn es nur ein Drittel ist oder weniger, ja, um zu schädigen, kann auch sein. Kann sein, jemand sagt, pass auf, ich bin Muslim, ich weiß ganz genau, ich darf maximal ein Drittel ein Wasiyya geben, also mache ich auch wirklich ein Drittel. Warum? Nur damit die anderen möglichst wenig bekommen. Auch wenn man sowas hat, dann würde man ihn behandeln, so dass er das nicht umgesetzt wird. Weil er es gemacht hat mit der Absicht, wenn man das weiß, natürlich, wenn man weiß, dass er es gemacht hat aus Zorn oder dass es jemandem gesagt hat oder ähnliches, dann würde man diese Wasiyya nicht umsetzen. Und er bekommt dann praktisch, wird praktisch doppelt bestraft. Erstens wird nicht umgesetzt, zweitens Allah wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen, weil er das ihm verboten hat. Und Allah ist nachsichtig, Halim, bedeutet, dass er also nicht einem sofort bestraft, wenn man eine Sünde begangen hat, Alhamdulillah. Und deswegen darf man nicht denken, dass jemand, der ein Sünder ist und der von Allah nicht gepackt wird, ja, dass er deswegen, dass Allah mit ihm zufrieden ist oder so. Dass er so weitermachen darf und Allah ihn dafür nicht zur Rechenschaft ziehen wird. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn, gibt ihm Zeit, weil er Halim ist, nachsichtig ist und ihm Zeit gibt, Tauba zu machen. Ja. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber für manche Leute ist das eine Fitna. Für manche Leute, sie denken, weil der Sünder es ihm gut geht und er nicht von Allah subhanahu wa ta'ala ergriffen wird, dass es ihm gut geht. In Wirklichkeit geht es ihm überhaupt nicht gut. Ja? Wenn dann der Engel des Todes plötzlich kommt, hat er nicht mehr die Möglichkeit, diese Rechte den Leuten zurückzugeben, die er hätte zurückgeben müssen. Ein kleiner Hinweis. Im 11. Vers, den wir erwähnt haben, ging es um Blutsverwandte. Und im 12. Vers, den wir hier erwähnt haben, geht es unter anderem, geht es im Einstieg um die Verwandtschaft, die durch Heirat bedingt ist. Ja? Und es gibt also mehrere Sachen, liebe Geschwister, die man auch beachten muss bei diesen Erbgesetzen. Ja? Zum Beispiel, wenn es einen Vater gibt, erbt der Großvater nicht mehr. Oder wenn es Kinder gibt, erben die Kinder danach nicht mehr. Ja? Also wenn es Mädchen und Jungs gibt als Kinder, dann erben die Kinder danach nicht mehr. Und so weiter und so fort. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man das genau wissen will, dann muss man also immer einen Gelehrten fragen, muss man genau sagen, wer hinterlassen ist, wer gestorben ist. Und dann sagt der Gelehrte einem ganz genau, wem was genau zusteht. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.